Kapitel 13. Jannik sitzt noch immer gefesselt auf dem Stuhl und macht vor Angst die Augen weit auf. Uwe ist jetzt ganz nah vor ihm. Hinter Uwe steht Sven mit dem Messer in der Hand. Geh zur Seite, Mann, sagt Sven, und sein Gesicht sieht sehr böse aus. Mach es nicht, Sven! Lass ihn! Was kann uns denn schon passieren? Wir gehen einfach für ein paar Monate ins Ausland. Zur Seite, sag ich. Bitte nicht, sagt Uwe. Tu ihm bitte nichts. Ist das dein letztes Wort, Uwe? Willst du mich auch töten? Nein, das tust du nicht. Das tust du nicht. Da geht Svens Arm einmal ganz schnell nach vorn und sofort wieder zurück. Jetzt macht auch Uwe große Augen. Er legt seine Hände auf den Bauch. Blut läuft über seinen Pullover und seine Hose. Er sagt kein Wort. Ein paar Sekunden lang steht er da. Dann fällt er langsam um. Auf den Tisch. Mitten in das weiße Pulver. Ein paar von den Plastikstatuen fallen hinunter, dann ist es wieder ruhig. Sven steht da und sieht sein Messer an. Dann macht es Peng! Das Messer fliegt durch die Luft und Svens Hand ist plötzlich ganz rot. Sven steht immer noch und sieht jetzt seine Hand an. Draußen im Garten gehen helle Lichter an. Die Haustür fliegt auf. Und zwei Polizeibeamte mit Pistolen kommen herein. Der eine hält Sven fest, der andere macht das Klebeband von Janniks Mund ab. Hinter ihnen kommt ein Arzt ins Zimmer und läuft sofort zu Uwe. Jannik ist jetzt ganz weiß im Gesicht. »Ist er tot?« ruft er. »Er ist doch nicht tot!« »Nein, nein«, sagt der Arzt. »Er lebt!«